Aber nun der Augenzeuge Markus der Erste. Hirsch findet kaum Worte, um die Vortrefflichkeit dieses Evangelisten nach Gebühr zu preisen. Wir erinnern uns, dass dieser Autor als Begleiter Jesu selbst Erlebtes schildert, und zwar mit einer Objektivität sondergleichen. Knapp, klar, ohne jede Beschönigung berichtet er die nackte Wahrheit. Es handelt sich um einen ganz in der Anschauung der Wirklichkeit lebenden Menschen, dem das Bezeichnende, den Vorgang dem Auge und Ohr vergegenwärtigende, in Sachlichkeit karge und knappe Wort die natürliche Ausdrucksform ist. Hirsch hat noch eine ganz besondere Überraschung für uns bereit. Er vermag nämlich zu verraten, welche historische Person sich hinter dem Anonymus Markus dem Ersten verbirgt. Und wer ist dieser Autor der strengsten Selbstzucht, dem die Wirklichkeit, die er zu schildern hatte, heilig ist? Es ist niemand anderes als Petrus. Selbst gutgläubige Theologen werden auf solcher Enthüllung gewaltig verdutzt sein. Wie? Petrus, der anerkannte Visionär, der Hitzkopf und Draufgänger, soll zugleich ein Mann der strengsten Selbstzucht sein, der ehernen Sachlichkeit, mit sinnlicher Schärfe der Beobachtung? Eine originelle psychische Mischung. Eine weitere Überraschung, diesmal auch für die jüngsten Theologen: Bis dato wurde von allen Kathedern der neutestamentlich-historischen Theologie, insbesondere noch in den letzten Jahrzehnten von den Formgeschichtlern, gelehrt, die Kunde von Jesu sei zuerst ein oder gar mehrere Jahrzehnte hindurch nur mündlich bewahrt und verbreitet worden. An ein geschriebenes, vollständiges Evangelium sei wenigstens für das erste Jahrzehnt nach dem Tode Jesu nicht zu denken. Hirsch räumt mit diesen Ansichten gründlich auf und verkündet: Ein Jahr nach dem Tode Jesu war diese Erzählung, nämlich das Evangelium des Markus 1, also Petrus, schon da. Welch ein Glück, dass Petrus sich sofort nach dem Hinscheiden des Meisters daran gegeben hat, seine Erlebnisse niederzuschreiben oder vielmehr sie einem Schreiber zu diktieren, da er selbst nach Hirsch des Schreibens vermutlich unkundig war. Petrus hat mit der sofortigen Niederschrift seiner Erinnerungen dem Literarkritiker Hirsch einen großen Gefallen getan. Warum? Hätte der Apostel etwa ein Jahrzehnt mit der schriftlichen Fixierung gewartet, dann wäre auch dieser Wirklichkeitsriese unweigerlich ein Opfer der inzwischen aufgekommenen und grassierenden Gemeindelegende geworden. Schon der leiseste Verdacht einer Trübung muss jedoch von Hirsch abgewiesen werden, da sonst keine historisch begründete Verpflichtung vorläge, das Evangelium des Petrus für unbedingt echt, wahrheitsgetreu und ursprünglich anzusehen. Das heiße Bemühen des Schichtenscheiders Hirsch zielt aber gerade darauf ab, den absolut unverfälschten geschichtlichen Mutterboden des Lebens Jesu freizulegen. Also muss Petrus auf alle Fälle sofort mit der Niederschrift seiner Erlebnisse begonnen haben. Und so kommt es, dass Hirsch tatsächlich entdeckte, Petrus habe wirklich schon im ersten Jahre nach Jesu Tode sein Evangelium verfasst. Petrus, Visionär und Mann der ehernen Sachlichkeit in einer Person, verdient als Evangelienverfasser noch eine Weile unsere Aufmerksamkeit. Wir wollen uns noch etwas Interessantes über bestimmte Grenzen seines Geistes und seiner schriftstellerischen Begabung von Hirsch mitteilen lassen. Selbst wenn wir das Markus-Evangelium als Ganzes, also Markus der Erste und Markus der Zweite, zusammennehmen, lässt sich nicht leugnen, dass es inhaltlich nur einen recht kurzen Überblick über die Geschehnisse des Lebens Jesu bietet. Wir erkennen das an dem überschießenden Bestande der anderen Evangelien. Da nun das Petrus-Evangelium, also Markus der Erste, noch kürzer ist als das vollständige Evangelium, so wird klar, dass Petrus längst nicht alle Taten und Worten Jesu aufgezeichnet hat. Warum tat er das nicht? Seine Beschränkung wäre verständlich, wenn sich der eine oder andere Mitapostel ebenfalls entschlossen hätte, die mit dem Meister erlebten gewaltigen Dinge niederzuschreiben und dabei die von Petrus übergangenen Krafttaten und Aussprüche Jesu in erster Linie zu berücksichtigen. Nun hat aber keiner der Mitjünger in den ersten Jahren nach Jesu Tode ein zweites Evangelium verfasst. Bestand tatsächlich so frühzeitig das Verlangen, das Erlebte schriftlich festzuhalten, dann könnte darüber kein Zweifel herrschen, dass die Jünger sich gemeinsam besprochen hätten, wie es mit der Niederschrift ihrer Erlebnisse gehandhabt werden sollte. Hätte sich dann herausgestellt, dass Petrus in seinem Evangelium Wichtiges ausließ, so würde der Eifer der übrigen Jünger dem Gedächtnis ihres Mitapostels bereitwilligst nachgeholfen haben. Warum hat Petrus trotzdem viel Wichtiges nicht mitgeteilt? Die Aufklärung, die wir von Hirsch in diesem Punkte erlangen, verblüfft nicht wenig. Hirsch konstatiert eine geheimnisvolle Grenze in der geistigen Wesenheit des Schriftstellers Petrus. Die Stärke des Erzählers liegt im Erfassen der Situation und im Auffassen der kurzen und sinnreichen Replik. Die Art der Begegnung Jesu mit dem Menschen tritt scharf heraus. Seine gedankliche Auseinandersetzung mit der Umgebung wird nur so weit deutlich, als die Replik sie auffangen kann. Hier liegt die Grenze seines Berichtes. Jesus muss in seiner Rede noch mehr gewesen sein, als bei ihm herauskommt. Aus der Gelehrtensprache übersetzt heißt das: Petrus war wohl imstande, uns zu erzählen, was Jesus tat, er war aber nicht befähigt, mitzuteilen, was er geredet hat. An anderer Stelle lässt sich Hirsch über das Manko des Petrus deutlicher aus. Die Erzählung gibt kein Bild von dem, was doch das Eigentümlichste und Bezauberndste an Jesus gewesen sein muss, von seinen Reden und Lehren. Von dem, was er sagte, erfahren wir wenig oder nichts. Hier liegt die unübersteigbare Schranke der Individualität des Petrus. Das zu fassen, ist er einfach geistig nicht lebendig genug gewesen. Das ist denn doch ein starkes Stück, das Hirsch uns zumutet und einreden möchte. Derselbe Schriftsteller, der wunderbar befähigt war, anschauliche Schilderungen von den Ereignissen zu geben, sei gleichzeitig infolge seiner seltsamen geistigen Schranke außerstande gewesen, die Worte Jesu, auch die wichtigsten und bekanntesten, niederzuschreiben. Wenn wir nur wüssten, was Hirsch eigentlich unter dem angeblichen Faktum dieser Schranke verstanden wissen will, oder ob er selbst überhaupt etwas Klares darunter versteht. Soll das besagen, Petrus habe zwar im Allgemeinen ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis, aber ausgerechnet für die Worte Jesu ein furchtbar schlechtes Erinnerungsvermögen besessen? Wenn mit der Grenze ein solch einseitig katastrophal schlechtes Gedächtnis gemeint sein sollte, so strafen die Tatsachen dieser Erklärung laut und vernehmlich Lügen. Markus der Erste hat ja im Rahmen seiner Erzählungen genug Worte aus Jesu Munde mitgeteilt. Petrus hat also die jeweilige Situation und die dahingehörenden Worte, also die Rede, gleich vortrefflich im Gedächtnis bewahren können. Gerade auch für prägnante Reden Jesu zeigt er ein vorzügliches Erinnerungsvermögen. Die von Hirsch proklamierte Grenze kann somit durch die Annahme einer angeblichen Gedächtnisschranke nicht begreiflich gemacht werden. Wie soll man sich das angebliche Faktum der Schranke aber sonst erklären?